Wer ist die unbekannte Schöne? Wo kommt sie plötzlich her? Die ganze Stadt spricht nur von ihr, man hört nichts anderes mehr. Sie tanzt wie eine Göttin, sie singt wie Glockenklang. Die Liste ihrer Verehrer ist viele hundert Meter lang. Doch keiner hat je ihr Gesicht gesehen, das sie im Dunkeln ließ. Nur eines ist gewiss, sie ist die schönste Unbekannte von Paris. Des Lebens mit ihr könnte jeder Traum wahr werden. Die eine, die sich uns nie offenbart und ihr Geheimnis bewahrt. Wer ist die schillernde Versuchung, die uns so fasziniert? Dass es sie gibt, ist der Beweis, dass Gott tatsächlich existiert. Hat es schon jemals eine Frau gegeben, die solche Lust verhieß? Sieh einmal zu und dann verfällst auch du der schönsten Unbekannten von Paris. In ihr schlummert alle Verheißung des Lebens. Mit ihr könnte jeder Traum wahr werden. Die eine, die uns nie offenbart und ihr Geheimnis bewahrt. Ist sie's? Wer ist die schönste Unbekannte von Paris? Wer ist diese Frau? Sie glauben doch nicht, dass ich Ihnen das verrate. Ich muss sie malen, verstehen Sie? Ich muss diese Frau malen. Tut mir leid, sie wünscht vollständig unerkannt zu bleiben. Na, da kennt sie Arsène Cousin noch nicht. Der Glückliche, der ihre Maske lüftet, erblickt das Paradies. Doch bis zu diesem fernen Tag bleibt sie die schönste Unbekannte von Paris. Schlummert alle Verheißung des Lebens. Mit ihr könnte jeder Traum wahr werden. Sie holt uns aus unserem Alltagsverlies. Doch alle Tage quält uns die Frage: Wer ist die Schönste?